Die ganze Wahrheit über meinen Vater. Hörspiel von Christoph Buggert. Na Moment, Moment. Erst müssen wir testen, ob der Rekorder funktioniert. Sag mal was. Was soll ich sagen? Na gut, das reicht schon. Ton läuft. Dein Vater ist verschwunden, Tobias. Du willst doch auch, dass er möglichst schnell zurückkommt. Lass uns noch mal durchgehen, was du mir gestern Abend erzählt hast. Also, da war die Sache mit den Fußabdrücken. Stiefel. Was? Das waren keine Füße, das waren Stiefelspuren. Oben an der Decke. Du hast es zuerst gesehen? Nein, mein Vater. Letzten Donnerstag vor 2 Wochen. Er wollte, dass ich mit ihm runtergehe, ins Arbeitszimmer, zur Ecke des Unglaubens. So hat er das genannt? Nein, er nicht. Wer denn? Schwester Ella, unsere Gemeindediakonisse. Sie hat mit diesem komischen Mann die Bücher durchgesehen, die in der Ecke neben dem Fenster stehen. Aber an dem Donnerstagabend, von dem wir sprechen, da war der komische Mann noch nicht eingetroffen. Nein, war er nicht. Da gab's bloß die Stelle an der Decke. Dein Vater hat sie dir gezeigt? Nicht wirklich. Er hat mich gefragt, ob mir irgendwas auffällt. Und? Na klar, habe ich gesagt. Der Fleck da oben. Naja, eigentlich waren es 2 Flecken. So dicht nebeneinander. So wie Wanderstiefel von unten. Nur mit so Stollen aus Gummi. Als wenn jemand durch die Decke springen will. Und weiter? Naja, nichts weiter. Mein Vater hat gesagt, ich danke dir, lieber Sohn. Für heute habe ich keine weiteren Fragen. Wann bist du wieder in seinem Zimmer gewesen? Das war am Montag. Und? Naja, 2 Lederstiefel hängen jetzt von oben runter. Ziemlich verdreckt. Auch ein Teil der Beine war schon raus, bis knapp unter das Knie. Hast du mit irgendjemand darüber gesprochen? Nein. Nicht mal mit deiner Mutter? Nein, mit niemandem. Was der Junge sagt, stimmt. Sie haben den Stiefelabdruck also auch bemerkt. Der Fleck veränderte sich von Tag zu Tag, genauer die beiden Flecken. Sie kennen diese Art Schuhe mit großer Riffelsohle? Für Bergtouren braucht man die. Tobias sagt, es gab auch Beine. Richtig. Nach einer halben Woche hingen 2 Waden von der Decke runter. Der, der raus wollte, trug Jeans. Levi's. Er war überhaupt scharf auf coole Sachen. Später mussten wir sogar die Schuhe austauschen. Unbedingt sollten es leichte Basketballstiefel sein. Weiße Gummisohle, obenrum blaues Leinen und hellgraue Schnürsenkel. Also für sein Alter wirkte das ziemlich affig. Als die Wasserflecken sich veränderten. Bestimmt haben Sie Ihren Chef darauf angesprochen. Na, versuchen Sie das mal. Wenn Pfarrer Gemelin irgendetwas überhören will, dann hat er Moos in den Ohren. Es gehört zu den Dienstpflichten einer Gemeindediakonisse, 2-mal wöchentlich zur Lagebesprechung anzutanzen. Für die nächsten Sitzungen hat er meinen Stuhl andersrum gestellt. Ich sollte die Ecke nicht mehr so genau vor Augen haben. Die Ecke des Unglaubens? Woher haben Sie das? Von Tobias. Angeblich stammt es von Ihnen. Schlaues Bürschchen. Ich weiß, er hat uns belauscht. Andererseits, er wusste auch ohne mich Bescheid. Wer? Der. Er? Ja, der. Der, über den wir reden. Warum sonst hätte er die Ecke des Unglaubens gewählt, um zu uns zu kommen? Später bei der Sichtung der Bücher hat er gleich die verdächtigsten Exemplare rausgegriffen. Mit meinem Handy hat er die Titelseiten fotografiert. Um welche Art Bücher handelt es sich? Pfarrer Gemelin scheint eine Menge Geld dafür ausgegeben zu haben. Hier, das habe ich für Sie notiert. Aristoteles Thesen zum ersten unbewegten Beweger. Eine Ausgabe aus dem Jahr 1864. Anselm von Canterbury. Der ontologische Existenzbeweis Gottes. Sie können den Zettel behalten. Manche Titel sind doppelt da im Original und in Übersetzung. Thomas von Aquin. 5 Wege zu Gott. Sören Kierkegaard. Spricht man den so aus? Ja. Die Krankheit zum Tode. Was ist damit? Mein Chef war vom Pilz des Zweifels befallen. Darum hat er eine Bibliothek der Gottesbeweise aufgebaut. Was erhoffte er sich von dem Zeug? Futter für die Sonntagspredigten. Jahrelang hat er sich regelrecht in das Thema verbissen. Wie zum Beispiel? Gebt es zu, hat er die Gemeinde von der Kanzel runter angebrüllt. Ihr denkt, ich erzähle lauter Märchen. Und wenn es so wäre, man muss die Wahrheit eben nachträglich in die Bibel reinbeten, bis etwas Glasklares und Unwiderlegbares daraus wird. Deswegen ist der komische Besucher aufgetaucht? Die Beine unter der Decke sind von Tag zu Tag länger geworden, obwohl ich nur noch einen kurzen Blick drauf werfen konnte. Am Ende der Sitzung. Dann plötzlich saß jemand im Lesesessel neben der Stehlampe. Sein linker Hemdsärmel war aufgeschlitzt, direkt unter der Schulter. Gesagt? Hat er nichts? Zuerst jedenfalls nicht. Bloß unverschämt geguckt hat er. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Was? Gut, ja. Man liest darüber. Aber dass es möglich ist. Tatsächlich möglich. Was denn? Herr Kriminalkommissar. Mir ist so komisch. Wir reden darüber und schon. Oh. Was ist denn los? Was haben Sie denn? Ein Blick. Durch und durch. Als hätte ich keine Diakonissentracht an. Auch die Wäsche darunter, die hat er Stück um Stück. Hilfe, Herr Kommissar. Nein, reißen Sie sich mal zusammen. Dass der Pfarrer im Zimmer war, schien ihn nicht zu stören. Blicke wie neugierige Hände. In wenigen Minuten war ich vollkommen... Oh! Sogar jetzt, wo Sie mich daran erinnern. Oh! Stopp! Wir unterbrechen das Gespräch. Trinken Sie einen Schluck Wasser. Und dann gehen wir raus an die frische Luft. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich war die Einzige, die bis zum Schluss nichts gesehen hat. Sie sprechen von der Erscheinung an der Zimmerdecke. Auch später, als er angeblich schon eingetroffen war. Ja. Ich hatte einfach keine Antenne dafür. Während der ersten Tage soll er sich ausschließlich im Arbeitszimmer meines Mannes aufgehalten haben. Dann immer häufiger in der Dachwohnung des Gemeindehauses, wo Schwester Ella wohnt. Die Geräusche waren nicht zu überhören. Geräusche? Er schien über beachtliche Potenziale zu verfügen. Ja, und wir hatten diese Hitzewelle, da lässt man die Fenster sperrangelweit offen. Ich musste Schwester Ella bitten, vorsichtiger zu sein. Es gab Beschwerden aus der Nachbarschaft. Frau Pfarrer, gestatten Sie mir eine direkte Frage. Nur zu? Was ist Ihre Meinung? Gab es ihn und gab es ihn nicht? So einfach ist das nicht zu beantworten. Als Ehefrau eines Predigers lernt man, großzügig zu denken. Jeden Sonntag sitzen 80 bis 100 Leute in den Kirchenbänken. Das sprichwörtliche alte Mütterchen ist darunter, daneben Menschen, die mitten im Leben stehen, Filialleiter der städtischen Sparkasse, Augenärztin. Darf man denen allen unterstellen, dass sie einer Illusion aufsitzen? Und Sie persönlich? Ich vertraue Sonntag für Sonntag darauf, dass die Stimmung auf mich überspringt. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. In diesem Fall war das Ergebnis negativ. Nicht ein einziges Mal habe ich ihn getroffen. Aber gehört haben Sie ihn? Ihn nicht. Nur Schwester Ella. Das ist ein Unterschied. Und Ihr Mann? Hat er Ihnen gegenüber das Phänomen erwähnt? Alexander ist gar nicht imstande, irgendwas vor mir zu verbergen. Dafür liebe ich ihn ja. Was hat er gesagt? Zugegeben. Diesmal druckste er rum. Aber dann habe ich bemerkt, es fehlte einiges im Kühlschrank. Wurst und Käse und auch ein Viererpack Vanillejoghurt. Einmal ist er mitten in der Nacht aufgestanden, um eine Fertigpizza in der Mikrowelle aufzuwärmen. Als er ins Schlafzimmer zurückkam, habe ich ihn auf die Heimlichtuerei angesprochen. Was haben Sie gesagt? Hast du neuerdings Heißhungeranfälle? Darauf hat er ausgepackt. Der Besucher muss schon tagelang im Arbeitszimmer gesessen haben. Offenbar war er auch mal im Bad, wahrscheinlich um sich gründlich abzuduschen. Der Weg nach unten war ja mit allerhand Staub verbunden. Können Sie das genauer beschreiben? Mein Mann hatte gerade die Schlussphase der Predigtvorbereitungen erreicht, später Samstagabend also. Obwohl ich ihm seit Jahren dazu rate, wagt er nicht laut vor sich hin zu brabbeln. Ja, so weit kommt's noch, hat er mal gesagt, ihr würdet mich endgültig für senil halten. So höchstens geflüstert hat er, mit Armbewegungen, die zu den frommen Sätzen passten. Und da... Da? Da scheint in der Leseecke eine merkwürdige Unruhe entstanden zu sein. Alexander behauptet, schon seit Tagen hätten zwei Beine von der Decke runtergebaumelt. Jetzt gab es einen Ruck und der fremde Körper war bis zur Hüfte zu sehen. Dem heftigen Strampeln ließ sich entnehmen, dass der andere endlich raus wollte. Mein Mann konnte es nicht länger mit ansehen. Sie haben seinem Bericht geglaubt, obwohl es keine sichtbaren Beweise gab, für Sie jedenfalls. Lassen wir mich erstmal beiseite. Angeblich hat Alexander sich mit seinem ganzen Gewicht an die Beine gehängt. Der da oben schien nichts dagegen zu haben. Durch Zucken und Schütteln hat er angedeutet, gleich ist es soweit, ja los doch. Mein Mann muss sich wie eine Hebamme gefühlt haben. Kann doch nicht so schwer sein. Kann doch nicht mehr so schwer sein. Und dann... Beide sind auf den Boden geknallt. Na, zum Glück nicht. Weil der Durchlass ziemlich eng war, hielt der andere die Arme über den Kopf und deshalb fiel er meinem Mann um den Hals. Unfreiwillig haben die sich fest umklammert. Gesprochen haben die beiden nicht. Nur einige Floskeln. Nämlich? Na, wer sind Sie, hat Alexander gefragt. Das können Sie sich doch denken. Und was wollen Sie hier? Ich soll nach dem Rechten sehen. Ist das nötig? Wir hatten den Eindruck. Dass Bruder Gmelin bei mir aufgetaucht ist, war nichts Ungewöhnliches. Seit 16 Jahren betreut er die Nachbargemeinde. In größeren Abständen treffen wir uns zum theologischen Meinungsaustausch. Ja, wir haben hier auf der Veranda gesessen. Er saß da, wo Sie jetzt sitzen. Erinnern Sie sich an das Thema des Gesprächs? Also zunächst wollte er nicht raus mit der Sprache. In Glaubensfragen war er schon immer etwas kopflastig. Was soll das heißen? Na, ihm fehlt die fröhliche Erweckung. Bei mir ist das anders. Als Studienanfänger habe ich es mit BWL versucht, an der Universität Bonn. Die Statistiken und mathematischen Formeln haben mich ganz kribbelig gemacht. Außerdem fand ich es demütigend, dem Götzen Mammon den Hintern abzuwischen. Und da gab es einen Vorfall am Rheinufer, oberhalb einer Steinböschung. Ja, lassen wir das. Sie wollten Schluss machen. In letzter Sekunde habe ich eine Faust im Nacken gespürt. Eine überirdische Stimme donnerte. Tja, das lässt du hübsch bleiben, lieber Max. Wir brauchen dich noch. Ja, also seitdem war klar, ich studiere Theologie. Wie gesagt, Bruder Gmelin fehlt so etwas. An diesem Nachmittag? Ja, da ist etwas Ungewöhnliches passiert. Ja, von sich aus hat er eine brisante Problematik angeschnitten. Nach dem üblichen Anfangsgestammel klang seine Frage sogar ziemlich direkt. Worum ging es? Ob ich an Engel glaube? Natürlich, habe ich geantwortet. Sie etwa nicht? Was dann kam, war noch verblüffender. Gerade von ihm hätte ich das nicht erwartet. Bei mir zu Hause sitzt so einer. Ja, hat er behauptet. Letzten Samstag ist er eingetroffen. Und das war alles? Nicht ganz. Der Besucher schien ihm nahegelegt zu haben, das geistliche Amt aufzugeben. Wieso das denn? Dort, wo nichts verborgen bleibt, war aufgefallen, dass Bruder Gmelin sich eine Hilfsbibliothek zugelegt hat. Die Geschichte der Gottesbeweise. Von der Antike bis zur Gegenwart. Ist das so schlimm? Na, zumindest wirkt es verdächtig. Wer feste Bretter auslegen muss, bewegt sich auf sumpfigem Boden. Was genau hat man von ihm verlangt? Dass er disziplinarische Konsequenzen aus der Anfechtung zieht. Wer den Samen der Lehre nicht ausstreut mit beiden Händen, lässt Disteln und Löwenzahn aus dem Gemeindeacker sprießen. Und Gmelins Antwort? Erstmal hat er sich auf seine vertraglichen Rechte zurückgezogen. Anfang des Jahres ist er 50 geworden. Tobias, der Sohn, hat gerade mit dem Gymnasium angefangen. Natürlich möchte er dem Jungen später ein Studium finanzieren. Auch Bruder Gmelins Frau Magdalena gilt als anspruchsvoll. Ganze Nachmittage verbringt sie in der Stadt. Und danach kommt sie mit prall gefüllten Tüten nach Hause. Da hat er doch triftige Gründe. Der Besucher muss ihn an die Kirchenbehörde verwiesen haben. Arbeitsrechtliche oder formaljuristische Fragen, das ungefähr, hat er gesagt, sind hienieden zu lösen. Wir sind zuständig für die Ewigkeit. Und Sie, wie haben Sie reagiert? In gewisser Weise konnte ich den Bruder verstehen. Wenn der Vertrauensarzt keine medizinischen Ursachen feststellt, wird bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt ein 12-monatiges Überbrückungsgeld gezahlt. Danach bleibt die Kirchenkasse für immer geschlossen. Andererseits, was ist alles Gold dieser Welt, so du nicht ein- und ausgehst im Haus des Herrn? Damit haben Sie ihn abgespeist. Na, was sollte ich tun? Ahnte ich denn, dass er sich die Sache so zu Herzen nimmt? Seit Tagen ist er nicht aufzufinden, sagen Sie. Es gibt sogar einen weitergehenden Verdacht. Hätte ich sonst Ermittlungen aufgenommen? Welchen Verdacht, wenn ich fragen darf? Darüber kann ich nicht sprechen. Bei uns ist eine anonyme Anzeige eingegangen. Oh, ich verstehe. Die Schuld, die wir in diesem Jammertal auf uns laden, ist groß genug. Zusätzlichen Satanskot können wir nicht brauchen. Dies ist die Nacht von Gethsemane. Das habe ich dem Amtsbruder zum Abschied mit auf den Weg gegeben. Was war damit gemeint? Jeder von uns muss allein und tief im Herzen entscheiden. Will ich das Heil verschlafen oder wache ich an der Seite des Erwählten, bis dass der Hahn zum dritten Mal kräht? Ein Esel. Und über 3 Monate ist das her. Und Sie meinen, es gibt einen Zusammenhang mit dem jetzt aufgetauchten Problem. Woraus schließen Sie das? Genauer gesagt, eine Eselin. Männliche Tiere waren um Pfingsten rum nicht auf dem Markt, obwohl der Herr Pfarrer ausdrücklich darum gebeten hat. Wo kam die Eselin her? Von einem Zoolieferanten aus Bremerhaven. Er hat das Tier in einem Pferdetransporter bis vors Tor zum Pfarrgarten gebracht. Am helllichten Tag? Bin ich blöd. Ich habe dafür gesorgt, dass er bis Einbruch der Dunkelheit wartet, neben einer Autobahnraststätte in der Nähe. Erst dann habe ich ihn hierher beordert. Wo wurde das Tier untergebracht? Im Geräteschuppen, gleich hinter dem Pfarrhaus. Meine größte Sorge war, dass die Eselin nachts schreit. Vorsichtshalber habe ich ihr einen Gummiweckring übers Maul gezogen. Hat Pfarrer Gmelin weitere Anweisungen gegeben? Reisig, hat er gesagt. Wir brauchen eine Lage Reisig. Am Pfingstsonntag, 5 Stunden vor Gottesdienstbeginn, war alles vorbereitet. Die Eselin stand im Pfarrhof, ein Packen Trockenzweige auf dem Rücken. Mit der Wäscheleine meiner Frau habe ich das Zeug dann festgebunden. 5 Stunden vor Gottesdienstbeginn? Das heißt schon um 5 Uhr morgens? Ja, und trotzdem hatte er den Talar schon angezogen. Sogar das weiße Bäffchen fehlte nicht. Tobias musste er hinter sich herzerren. Der Junge war noch gar nicht richtig wach. Und dann zog die Karawane los. Ja, es ging in Richtung Käsbachtal. Pfarrer Gmelin und der Junge vorneweg, ich mit der Eselin hinterher. Sie haben sich nicht erkundigt, was das soll? Der Herr Pfarrer liebt sowas nicht. Wer zu früh fragt, hätte er wahrscheinlich gesagt, muss länger leiden. Der Junge war auch still. Als wir ca. 300 Meter im Wald waren, sollte er sich auf das Reisigbündel legen. Wo ging es hin? Vorbei an der Sternhütte, danach durch die Meiersche Senke. Und dann rauf auf den Fuchstanz. Beinahe 2 Stunden waren wir unterwegs. Alles ohne ein einziges Wort. Gleich unterm Gipfel liegen 5 oder 6 Findlinge. Die Forstverwaltung hat sie zu einem Kreis zusammengeschoben, damit Wanderer Picknick machen können. Schichten Sie das Reisig auf, hat der Herr Pfarrer gesagt. Langsam muss Ihnen die Sache doch merkwürdig vorgekommen sein. Ja, das kann man wohl sagen. Als ich die Zweige sauber aufgeschichtet hatte, sollte der Junge sich drauflegen. Mit einem Stück Wäscheleine musste ich ihm Hände und Füße fesseln. Das sagen Sie mal. Keine Sorge. Ab jetzt schrillten sämtliche Alarmglocken. Wenn noch irgendwas passiert, habe ich gedacht, greifst du rücksichtslos ein. Und? Ist was passiert? Allerdings. Ja, nur erzählen Sie schon. Ganz plötzlich hielt Pfarrer Melin ein Messer in der Hand. Ich habe es gleich erkannt. Es handelt sich um das Wellenschliffmesser aus der Pfarrküche. Sind Sie eingeschritten? Das ist es ja. Was soll das heißen? Ich konnte nicht. Sekundenlang habe ich da gestanden, wie gelähmt. Der Herr Pfarrer hielt das Messer hoch in die Luft. Zum Glück hat er nicht zugestochen. Und der Junge? Der hat seelenruhig gewartet. Na los, weiter! Gmelin guckte sich um. Erst nach rechts, dann nach links und dann auch nach hinten. Aus heiterem Himmel hat er losgebrüllt. Was? Menschenskind, lass Sie sich nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Was hat er gebrüllt? Sowas kannst du mit mir nicht machen, Herr. Mose 1, Kapitel 22. Da steht es geschrieben. Ladoga. Ladoga? Das ist mein Name. Ach so, ja. Aber was wollte er von Ihnen? Sehen Sie nach, ob es irgendwo einen Widder gibt, hat er geschrien. Er muss mit den Hörnern in einer Hecke hangen. Herr Pfarrer, habe ich geantwortet, hier oben leben keine Schafe. Und er? Dann nehmen Sie eben was anderes. Ein Fuchs, ein Reh oder wenigstens eine Maus. Das enttäuscht mich, Tobias. Ich tue alles, um deinen vermissten Vater wiederzufinden. Und du? Sagst mir nicht, dass er vor wenigen Monaten schon mal verschwunden war. Aber ich habe alles beantwortet, was Sie wissen wollten. Und der Ausflug auf den Fuchstanz. Vor 3,5 Monaten, am Pfingstsonntagmorgen. Danach haben Sie mich nicht gefragt. Es stimmt also? Ja. Du hattest überhaupt keine Angst? Nein, wieso denn? Immerhin hing ein Messer über dir. Ja, aber das kannte ich, aus der Küche. Er hätte zustoßen können. Mein Vater? Der macht sowas nicht. Und du? Wie hast du reagiert? Na, ich habe Onkel Ladoga zugerufen, dass er sich beeilen soll. Nimm irgendwas, habe ich geschrien. Ein Hamster vielleicht, ein Waschbär, irgendwas. Also, war dir doch unheimlich? Nein, es ging eher um meinen Vater. Man sah ihm ja an, wie enttäuscht er war. Wenn Onkel Ladoga nicht bald was findet, habe ich gedacht. Aber dann hatte ich eine Idee. Welche? Wir könnten den Esel nehmen. Junge, hat Onkel Ladoga gebrüllt. Das ist die Lösung. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Mein Vater... Was war mit ihm? Wissen Sie, dass Wölfe bei Vollmond heulen? So hat es sich angehört. Das Messer hielt er weiter in der Hand? Ja, ich glaube. Doch, er muss es in der Hand gehalten haben. Dann hat er sich umgedreht und ist losgelaufen. Wo hast du deinen Vater dann wiedergesehen? Hinter dem Geräteschuppen in unserem Garten. Aber das war ein paar Tage später. Ich sollte ein Bild malen für den Zeichenunterricht. Worüber habt ihr gesprochen? Könnte ich vorher was trinken? Ich hab Durst. Gibt es einen bestimmten Wunsch? Nicht schon wieder. Wir befinden uns hier im Polizeirevier 7, ein öffentliches Gebäude. Oh, Sie haben das Thema angesprochen, nicht ich. Immer wenn ich an ihn denke. Nein, sage ich nein. Und nochmals nein. Hilfe mir ist. Nein. Ich verspreche, nein. Herr Kommissar. Nein. Danach. Oh. Danach erzähle ich frei von der Leber weg. Oh. Wenn Sie wüssten, wie tief, wie erlösend. Oh. Frei von der Leber weg. Aber das. Das? Das? Das. Das war eigentlich schon alles. Ja. In jeder anderen Hinsicht hat er mich enttäuscht. Manche seiner Wünsche waren geradezu peinlich. Über die Basketballstiefel haben wir doch schon gesprochen. 2 Tage später sind wir in die Stadt gefahren. Hat er im Schaufenster von Peak und Kloppenburg einen Bossanzug entdeckt. Business-Look, dunkelblau mit eingearbeiteten Streifen, die Arschgeigen von der Börse tragen, sowas. Oh, das musste er unbedingt kaufen. Mit meiner EC-Karte übrigens. Er selbst hatte nicht 1 Euro in der Tasche. Am selben Tag, ja? Auf dem Rückweg zur U-Bahn, ja? Kamen wir an einem argentinischen Steak-Restaurant vorbei. Eins von den Häusern, die es in vielen Städten gibt. Einer seiner Kollegen scheint davon geschwärmt zu haben, nach einer anderen Dienstreise. Vor allem das Salatbuffet hat es ihm angetan. 3 Portionen hat er verdrückt. Jede zu 16,80. Inklusive Wasser und einer Flasche Rotwein musste ich 94,30 blechen. Mit Trinkgeld genau 100. Anschließend... Oh, Herr Kommissar. Nein, es reicht. Entschuldigung, Sie haben recht. Eigentlich war ich froh, als alles vorbei war. Vielleicht später mal jenseits des Grabes. Oh, oh, oh, können Sie bitte, oh, können Sie bitte, könnten Sie bitte die Schleife an meinem Hals? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Oh, oh, oh, oh Gott, wenn Sie wüssten, wenn Sie wüssten, was für himmlische Genüsse. Stopp. Oh, ja. Da ist die Tür. Morgen kommen Sie vorbei, ja, um das Protokoll zu unterschreiben. Oh ja, das mache ich. Ja, das mache ich. Das. Oh ja, das mache ich. Ja, entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Oh. Ja. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Wirklich. Von der Szene auf dem Fuchstanz erfahre ich zum ersten Mal. Ich verstehe nicht, warum der Junge... Warum der kein einziges Wort... Aber der ausgefallene Pfingstgottesdienst vor 3,5 Monaten, daran erinnern Sie sich? Doch, ja, das trifft zu. Solche Prüfungen muss die Gemeinde verkraften. Auch Geistliche sind schließlich bloß Menschen. Könnte es sein, dass sein damaliges Verschwinden... Und die jetzt entstandene Situation, dass es gewisse Parallelen oder dass der ausgebliebene Widder, dass die Enttäuschung darüber ihn bis heute... Also jetzt machen Sie sich nicht lächerlich. Mit Küchenpsychologie kommen wir nicht weiter. Dann erklären Sie es mir. Irgendein Buchhalter hat das mal ausgerechnet. Allein auf unserem Planeten gibt es 174 einigermaßen zu Ende gedachte Religionen. Jede Religion verfügt über einen Allmächtigen. Und um jeden der Allmächtigen rankt sich ein Schöpfungsmythos. Himmel, Erde, Wasser, naja, Sie wissen schon. Natürlich hat jeder von ihnen auch Gebote hinterlassen. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht des nächsten Weib, Gesinde oder Vieh. Dieses Überangebot muss doch misstrauisch machen. Warum soll ein einziger von den 174 Allmächtigen glaubhafter sein als alle anderen? Ist es nicht verständlich, dass diejenige Instanz, die sich um das alles kümmern muss, nicht genau hinsieht, wenn so ein Wüterich mit Wellenschliffmesser... Beschäftigen wir uns erstmal mit den irdischen Tatsachen. Die anonyme Anzeige, der ich nachgehen muss, ist nicht ohne. Inzwischen gibt es eine weitere Zeugin. Sagt der Name Mörschel Ihnen was? Ach, die Dame mit dem Hündchen. Wie bitte? Brigitte Mörschel bringt ihren Yorkshire Terrier in die Kirche mit. Herr Doger muss ihn während des Gottesdienstes in der Sakristei einsperren. Manchmal hören wir das Jaulen hinter der Tür, wenn der Organist Köpke oben auf der Empore... Frau Mörschel, hat etwas Bedenkliches beobachtet. Geht es genauer? Vorher wüsste ich gerne von Ihnen, was Sie in den letzten Tagen beobachtet haben. Unmittelbar vor dem erneuten Verschwinden Ihres Mannes. Wenn ich es richtig sehe, hat man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt bei einem Spaziergang durchs Käsbachtal. Als Alexander aus dem Haus gestürzt ist, habe ich mir nichts weiter gedacht. Wir hatten Samstagnachmittag, sowas passiert öfter, wenn er mit der Predigt nicht vorankommt. Aber letzten Samstag? Etwa anderthalb Stunden später war er wieder da. Völlig aufgelöst. Noch nie habe ich ihn so erlebt. Irrsinn in den Augen. Der seltsame Besucher steckte dahinter. Der muss meinem Mann gefolgt sein, obwohl Alexander darum gebeten hat, ihn für einige Zeit in Ruhe zu lassen. Das heißt, die beiden... Schon auf der Heimstätter Straße scheint der andere ihn eingeholt zu haben. Sie dürfen den Gottesdienst morgen nicht halten, hat er verlangt. Es wäre Lug und Trug. Langsam ist die Zeit reif für eine Entscheidung. Dann hat er noch gesagt, dass er nicht ewig hier bleiben kann. Es gibt wahrlich mehr zu tun in anderen Regionen des Weltalls. Und? Mein Mann hat ihn beschimpft. Also jedenfalls hat Alexander es nach seiner Rückkehr so erzählt. Wie soll ich kontrollieren, ob Sie kein Hochstapler sind, Engel? Das kann ja jeder behaupten. Na endlich. Wieso? Er hat den Kampf angenommen. Fragt sich, mit welchem Erfolg. Soll ich Ihnen was vorfliegen? Hat der Besucher angeboten. Fliegen? Ja, offenbar hat Alexander die gleiche Frage gestellt. Was er darauf zu hören kriegte, wirkte geradezu kindisch. Fliegen wird allgemein anerkannt als untrüglicher Beweis. Ich könnte bis zum Holzstapel da hinten fliegen und wieder zurück. Ja, Alexander muss laut gelacht haben. Sie sind schlecht informiert, mein Herr. Die Technik ist auf diesem Planeten so weit fortgeschritten, dass Hinz und Kunz fliegen kann. Nach Mallorca, nach Rio de Janeiro, wohin sie wollen. Das hat gesessen? Im Gegenteil. Der Besucher scheint sich quer in die Luft gelegt zu haben. Dann ist er mit Affentempo losgeschossen bis zum Holzstapel. Die Vorführung dürfte eindrucksvoll gewirkt haben. Mein Mann behauptet, die Stille danach, die war so, als staunten sogar die Bäume. Am Holzstapel haben sie sich wieder getroffen. Urplötzlich hatte der Kerl das Formular Eingabe an die Kirchenkanzlei in der Hand. Dazu einen frankierten Umschlag. Unterschreiben Sie hier, hat er gesagt. Eingabe an? Ja, es handelte sich um eine vorformulierte Kündigung. Ihr Mann hat sich geweigert. Viel schlimmer. Was denn? Zunächst muss ich betonen, dass Alexander nicht zu unbeherrschten Reaktionen neigt. Es gibt Situationen, da wünscht sich jede Frau einen Partner, der auch mal die Fassung verliert, damit sie einfach die Arme aufmachen und ihm alles erlauben kann. Bei meinem Mann passiert sowas selten. Gut, ich nehme das zu Protokoll. Wie hat er in diesem Fall reagiert? Hier am Holzstapel fehlt uns eine Schreibunterlage. Irgendwas in der Art hat er vorgeschoben. Und der andere? Der hat sich umgedreht und nach vorne gebeugt. Sein Rücken sollte als Pult dienen. Diese Sturheit, die muss mein Mann so empört haben, dass er eins der Rundhölzer aus dem Stapel packte. Ich denke, er ist die Selbstbeherrschung in Person. Ja, ist er ja auch. Wahrscheinlich wollte er den Kerl bloß einschüchtern. Allenfalls wollte er ihm drohen, mehr bestimmt nicht. Aber dann? Weil der Besserwisser immer noch gebückt da stand, sodass er den Knüppel gar nicht sehen konnte, hat Alexander ihn sanft berührt. Es ginge auch anders, das ungefähr sollte der Stups bedeuten. Keine Reaktion? Der Gebückte, der hat die Opferrolle geradezu genossen, sagt Alexander. Etwas Krankhaftes steckte da drin. Eine unmenschliche, eine übernatürliche Demut. Ich zitiere meinen Mann. Also hat er zugeschlagen? 5-mal, 6-mal. Mir wurde ganz kalt, als Alexander das geschildert hat. Wie gesagt, so habe ich ihn nie erlebt. Sogar als er nur schon am Boden lag und sich nicht mehr rührte, hat er weitergeprügelt. Sie bestätigen es also auch. Was denn? So, deswegen sind Sie hier. Ist es das, was Ihre berühmte Zeugin gesehen hat? Als Frau Mörschel im Kersbachtal unterwegs war, zusammen mit ihrem Hund. Sie denken an Mord oder ähnliches Zeug. Haben wir die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Woran denken Sie denn? Mein Mann, der hat die ganze Zeit nach innen geschlagen. Sich selber wollte er treffen. Und wie sind Sie mit diesem Geständnis umgegangen? Spontan habe ich versucht, ihn zu beruhigen, um ehrlich zu sein. Ich habe sogar erwogen, ihn zu umarmen und auszuziehen, auf der Stelle, ja, zu verführen. Gleich im Hausflur. Muss ich mich dafür schämen? Nein, nein, überhaupt nicht. Endlich, habe ich gedacht. Endlich braucht er mich mal. Aber er hat mich weggestoßen. Hat er noch irgendwas gesagt? Ja, hat er gekeucht. Rühr mich nicht an, hat er gekeucht. Ich bin ein Gezeichneter wie einst Hiob im Lande Uz. Außer mir gibt es keinen Menschen auf Erden, der je einen Engel getötet hat. Es ist nicht zu ändern, Tobias. Ich komme noch mal auf unser letztes Gespräch zurück. Langsam bin ich etwas durcheinander. Du kannst mir da raushelfen. Wann hast du deinen Vater wiedergesehen? Vor 3,5 Monaten, meine ich, nach dem Morgen auf dem Fuchstanz. Muss ich das erzählen? Nein, du musst gar nichts. Aber dein Vater ist zum 2. Mal verschwunden. Was damals passiert ist, bringt uns vielleicht weiter. Naja, also den ganzen Pfingstsonntag ist er nicht wieder aufgetaucht. Montag und Dienstag auch nicht. Am Mittwochnachmittag ist mir die Hausaufgabe für den Zeichenunterricht eingefallen. Wir sollten einen verlassenen Ort malen. Eine Stelle, wo nie was passiert, hat Frau Stövesand gesagt. Welche Stelle hast du gewählt? Den Platz hinter dem Geräteschuppen. Da wird bloß Gerümpel abgestellt, der kaputte Rasenmäher und die Klappstühle. Sonst gibt's da nur Brennnesseln und riesige Farnpflanzen. Dass da irgendwas anders war, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Was meinst du? Also, ein Holunderbusch hat dort nie gestanden. Den hätte ich beim Bogenschießen sicher bemerkt. Der Busch war nicht besonders groß. Krummer Stamm, 2 gleich lange Äste. Die ragten in die Luft wie Arme. Willst du behaupten? Ich hab ja gleich gesagt, ich möchte lieber nicht drüber reden. Tobias, das ist alles kein Spaß. Die Geschichte mit den Stiefelabdrücken an der Zimmerdecke, die habe ich dir abgenommen. Auch die Geschichte mit der Eselin. Aber diesmal... Ich sag doch, erst habe ich gar nichts bemerkt. Ich habe mich hingesetzt und gezeichnet. Auch den Holunderbusch? Nein, den nicht. Warum nicht? Weil er mich komisch angesehen hat. Wer? Na, der Holunderbusch. Ich denke, du hast ihn gar nicht... Hatte er denn Augen? Nein. Oder doch. Naja, über den Arm gab es 2 dunkle Punkte, vielleicht von früheren Ästen. Irgendjemand hat sie abgesägt. Genauer wollte ich das dann gar nicht untersuchen. Wie ging es weiter? Naja, am Donnerstag mussten wir die Zeichnung abgeben. Ich habe eine 2+ bekommen. Du bist nie wieder hinter dem Geräteschuppen gewesen? Doch. Jeden Tag. Aha. Meiner Mutter habe ich gesagt, Frau Stövesand war unzufrieden, ich soll die Stelle nochmal zeichnen. Aber das hast du nicht gemacht. Na, was denn sonst? Ich habe sogar den Tuschkasten mit rausgenommen. Auch den Holunderbusch hast du dir jetzt näher angesehen. Ja, das stimmt. Hatte er sich irgendwie verändert? Puh, eigentlich nicht. Ah, höchstens... Höchstens? Er wurde mehr und mehr ein Holunderbusch. Mit Blättern und so. Er hat sich nicht bewegt oder gesprochen? Doch am vierten Nachmittag hat er leise gesagt, lieber Sohn. Lieber Sohn. Wie bitte? Nimm ein leeres Blatt aus dem Zeichenblock. Nimm ein leeres Blatt aus dem Zeichenblock und schreib alles auf, hat er gesagt. Ich möchte dir einige Lehren auf den Weg geben. Beherzige sie in deinem späteren Leben. Ja? Hast du das Blatt noch? Na klar. Könntest du es mir ausleihen? Nur wenn ich es wiederkriege. Großes Ehrenwort. Ich kopiere das Blatt, dann gebe ich es zurück. Ich weiß, ich gehe Ihnen auf die Nerven, Frau Pfarrer. Aber in gut einer Woche beginnt mein Vorruhestand. Es wäre nicht okay, wenn ich ausgerechnet diesen Fall an einen Nachfolger übergebe. Eher sollte ich mich entschuldigen. Was ich Ihnen gestern erzählt habe, können Sie unmöglich glauben. Ja, wenn Sie es schon ansprechen. Auch andere Aussagen, die ich in den letzten Tagen zu Protokoll nehmen musste. Meiner Sekretärin darf ich das nicht zum Abschreiben geben. Dann werden Sie es wohl selber tippen müssen. Ja. Gibt es denn irgendeine vernünftige Erklärung, mit der Sie das Auftauchen des seltsamen Besuchers begründen? Wie schon gesagt, können? Es ist nicht einfach, mit jemandem verheiratet zu sein, der einen direkten Draht nach oben hat. Jederzeit kann er sich auf höhere Wahrheiten berufen. Dazu gibt es die Leute in den Kirchenbänken, das alte Mütterchen, den Filialleiter der Sparkasse, die Augenärztin und die Schuldirektorin. Alle nehmen dem Mann auf der Kanzel ab, was er Sonntag für Sonntag verkündet. Die Frau in der dritten Reihe links, eine alleinstehende Finanzbeamtin, schreibt jede Predigt mit. Es gibt gemeine Schäfchen, die meinen Mann regelrecht anbeten. Manche von ihnen sind jünger als ich und ziemlich hübsch. Darf ich dagegen protestieren, wenn er Hausbesuche macht, um die Damen auf den rechten Pfad zurückzuführen? Sie meinen, sein gelegentliches Verschwinden hätte... Wenn es bloß das wäre. Was denn sonst noch? Jeder von uns braut sich seine spezielle Arznei zusammen, um die Sache erträglicher zu machen. Hm? Welche Sache? Dass wir nichts anderes sind als ein schnell faltig werdender Hautsack, gefüllt mit Wasser und einigen Mineralien. Man fühlt sich besser, wenn mehr dahinter steckt. Das trifft auf alle zu? Alle an dem rätselhaften Vorfall Beteiligten? Alle. Mich eingeschlossen. Aber Sie? Sie haben den Besucher nie gesehen. Ist das so wichtig? Hören Sie, mein Mann ist verschwunden. Eigentlich sollte ich sagen, er genießt die Freiheit. Endlich kann ich mich zum Mittagessen hinsetzen, ohne ein kindisch gereimtes Tischgebet murmeln zu müssen. Die ewigen Frauennachmittage, Bibel und Nähkreise, mein Platz im Sopran des Kirchenchors, Gebetsfreizeiten, Mitternachtsmetten. Wäre es nicht mehr als verständlich, wenn mir das alles zum Hals raushinge? Aber das Gegenteil ist der Fall. Welche Frau kann schon von sich behaupten, dass sie mit jemand verheiratet ist, bei dem ein Engel, verstehen Sie, Herr Kommissar, ein richtiger Engel. Ob Sie es glauben oder nicht, ich will meinen Alexander wiederhaben. So schnell wie möglich. Und Schwester Ella, wie erklären Sie sich? Ach, muss man das überhaupt noch erklären? Die Ärmste dreht durch, wenn sie nicht bald einen Mann findet. Deshalb hat sie die Chance, diese einmalige Chance. Und Tobias, Ihr Sohn? Der kommt langsam ins kritische Alter. Einerseits ist sein Vater ein heiliger Mann. Andererseits kriegt er mit, dass auch Heilige mindestens einmal pro Woche eine Frau ficken müssen. Aber Frau Pfarrer, ich bitte Sie. Oh, war das zu deutlich? Jedes Rätsel, mein Herr, und jede Auflösung des Rätsels hat einen realen Kern. Vielleicht klingt es seltsam, aber ich gönne meinem Mann die gelegentliche Abwechslung. Das schlechte Gewissen, mit dem er zurückkommt. Was meinen Sie, wie ich es genieße, ihm zu verzeihen? Wie soll ich mir erklären, was passiert ist? Darum müssen Sie sich selber kümmern. Walten Sie Ihres Amtes, mein Herr. Verhören Sie mich. Also gut. Wie ist es weitergegangen, als er aus dem Käsbachtal zurückkam? Alexander zitterte vor Angst. Ein Angestellter der Landeskirche, der einen Engel erschlagen hat. Das ist schon ein Ding. Sie haben gemeinsam beraten, was zu tun ist. Gemeinsam ist gut. Er hat sich an mich geklammert und unverständliches Zeug gewimmert. Erst nach und nach habe ich begriffen, was er von mir wollte. Du musst kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Das hat er verlangt. Ich habe den Leichnam seitlich ins Gebüsch geschleift. 50 Meter vom Weg entfernt. Sieh nach, ob Spaziergänger ihn entdecken können. Leg frische Zweige über ihn oder Laub vom letzten Jahr. Hat er noch immer nicht kapiert, dass der Besucher für Sie unsichtbar war? Nebenbei habe ich mich das auch gefragt. Aber für Argumente war er nicht mehr zugänglich. Also habe ich getan, als könnte ich helfen. Sie sind tatsächlich im Käsbachtal gewesen? Bis zum Holzstapel. Rechts und links vom Weg habe ich mich ins Gebüsch gekämpft. Jeweils 50 Meter weit. Natürlich ohne Ergebnis. Oh, ich bewundere Ihren Scharfsinn, Herr Kommissar. Als ich wieder nach Hause kam, war es passiert. Sie konnten ihn nicht finden. Bloß noch zu einem Drittel. Was soll das heißen? Er hing in der Decke fest. Exakt über der Stelle, wo er die Bibliothek der Gottesbeweise eingerichtet hat. Nur Schuhe und Hosenbeine guckten raus, bis ungefähr eine Handbreit oberhalb der Knie. Frau Pfarrer, also wirklich? Ich bin in den ersten Stock gerannt. Direkt über dem Arbeitszimmer liegt unser Bad. Natürlich habe ich gehofft. Da oben stoße ich auf die anderen beiden Drittel. Soll das immer so weitergehen? Aber ich habe mich geirrt. Bloß stumme und unbeschädigte Bodenkacheln. Also bin ich wieder runter. Sie haben an seinen Beinen gezerrt? Nein. Ich habe einen schwarzen Filzstift aus der Schreibtischschublade geholt und ein paar Abschiedsworte auf seine Waden geschrieben. Aber wissen Sie noch... Auf die rechte Wade, in stillem Gedenken, auf die linke, ein letzter Gruß. Diese Sprüche habe ich mal besonders blöd gefunden. Ehrlich, Frau Pfarrer, das enttäuscht mich. Sie ist es gewesen, die von der ganzen Geschichte kaum etwas mitbekommen hat. Darauf habe ich bis jetzt gebaut. Aber plötzlich behaupten Sie, dass Ihrem eigener Mann... Ja, ich hoffe, dass der Funke auf mich überspringt. Von Fall zu Fall wenigstens. Habe ich das gesagt oder nicht? Denken Sie nach. Bloß dort, wo der Besucher hergekommen war, bloß dort konnte Alexander verlässliche Informationen über die ewige Wahrheit finden. Ach, hören Sie doch auf. Langsam wird es Zeit, dass Sie auf den Boden der Tatsachen zurückfinden. Haben Sie einen besseren Vorschlag? Könnte es sein, dass Sie, ich meine, sein periodisches Verschwinden... Könnte es sein, dass Sie ebenfalls eine Art Arznei, die alle diese Ausflüge für Sie erträgt? Halten Sie den Mund. Es gibt Dinge, Herr Kriminalhauptkommissar. Denen geht man besser nicht auf den Grund. Ein bisschen Ungenauigkeit tut manchmal ganz gut. Was wollen Sie machen, wenn es einen vernünftigen Grund gar nicht gibt? Oder wenn so ein Grund Sie bloß zum Lachen bringt? Oder wenn man abstürzt, am Grund vorbei? Gut, ja, meinetwegen auch das. Sechs Lehren zur richtigen Nutzung der neuen Körperöffnung. Erstes Gebot, viertes Gebot, zweites, fünftes Gebot. Deine Augen, lieber Sohn, sind eine mit Anbauten und unterirdischen Magazinen ausgestattete Gemäldegalerie. Bitte deine Freunde um ihre deine Wünsche Ohren, und Hoffnungen. Schmücke alle Wände damit. Dein Pimmel, wenn du dich lieber Sohn, tanze, ist der goldene Abschmecklöffel und ignorantlich kaiserlich. Tauche ihn in jeden Kessel, rühre bis auf den Grund, sodass Hitzeblasen nach oben steigen. Suche ununterbrochen nach neuen Tortenrezepten. Durch die Luft und lade Kennerin zur Probierstunde ein. Deine Nase, lieber Sohn, ist eine schwebende Kathedrale. Dreifach verschlossene Türen scheißt. Duft und Gestankspfand dürfen. Und lieber Sohn, so ein Zementpfropfen, die sich von Metaphern und Vergleichungen ernährt, wie ein verdorrter Pflaumen. Unter Gestöhn einer gebärenden Porzellanschüssel feuern muss. Im giftigen Fell losbrechen und Tag und Nacht flüstere sanft, wenn wohlgeformte Ohren in der Nähe sind. Wenn du jedoch quadratisch daherquatscht, wie die Korkmenschen in den Talkshows, dann soll ein Geschwulst gegen deinen Gaumen drücken, sodass der Kopf sich spaltet vom Nacken bis in die Stirn. Ah, Sie! Kommen Sie rein. Ich hatte angerufen. Vielen Dank, dass Sie so schnell bereit sind. Keine Ursache, es gehört zu meinem Beruf jederzeit. Bitte hier entlang. Bitte, setzen Sie sich doch. Kirsten. Robert Kirsten, Kriminalhauptkommissar. Ich muss mich entschuldigen, Herr Pfarrer, der Anruf vorhin war ein Trick. Ich will gar keine Taufe anmelden. Ich habe bloß einige Fragen. Polizei? Ihr scheint neuerdings öfter hier aufzukreuzen. Stimmt, das war ich. Es tut mir leid, wenn ich gestört habe. Und um was geht es? Zum Beispiel wüsste ich gerne, wo Sie sich während der letzten Tage aufgehalten haben. So, das möchten Sie gerne wissen. Und warum? In Ihrem Umfeld hat man sich Sorgen gemacht. Ihre Frau, Ihr Sohn. Sollte mir irgendwas entgangen sein? Gehören Sie zu meiner Familie? Nur das gäbe Ihnen doch das Recht. Ich weiß, die Frage klingt aufdringlich. Allerdings gab es auch Hinweise aus der Gemeinde. Darunter die Anschuldigung einer Ihnen bekannten Hundebesitzerin. Welchen Inhalts, wenn ich fragen darf? Wie soll ich sagen? Beherbergung einer amtlich nicht gemeldeten Person, verbunden mit... Ja? Verbunden mit was? Verbunden mit widerrechtlicher Beseitigung derselben. Aha. Mir ist immer noch nicht klar, was genau mir die Ehre Ihres Besuchs... Sie verstehen, Herr Pfarrer, sowas setzt automatisch eine amtliche Untersuchung in Gang. Ah! Das heißt, es handelt sich hier um ein Verhör. So weit möchte ich nicht gehen. Für die Einleitung behördlicher Maßnahmen fehlt die Eindeutigkeit. Aber Sie verstehen, ich möchte die Aufklärungslücke vor Abfassung meines Schlussberichts... Ließen die Punkte sich konkretisieren, die noch strittig sind? Von mehreren Seiten wird behauptet, dass der erwähnte Besuch, dass er sozusagen himmlischer Herkunft war. Ja. Ja, das stimmt. Es handelte sich um einen Engel. Eine außerordentlich interessante Erfahrung. Einige Monate vorher, am Pfingstsonntag dieses Jahres, soll es zu einem dramatischen Vorfall gekommen sein. Oben auf dem Fuchstanz. Eine Eselin und ein Wellenschliffmesser waren im Spiel. Auch das kann ich bestätigen. Es ist nicht viel dabei rausgekommen, aber den Versuch war es wert. Herr Pfarrer! Ist noch irgendwas unklar? Die ganze Wahrheit über meinen Vater. Hörspiel von Christoph Buggert. Es spielten Kriminalkommissar Burkhard Klausner, Pfarrer Michael Wittenborn, Pfarrfrau Ulrike Krumbiegel, der Sohn Oskar Gabriel, Gemeindediakonisse Katrin Angerer, Küster Gustav Peter Wöhler, Pfarrer der Nachbargemeinde Winfried Glatzeder. Musik Ole Sebastian Schmidt, Dramaturgie Thomas Fritz, Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Holger König, Regieassistenz Alexander Kühn, Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.